Viertes Kapitel. Ich weiß, es gibt Leser in der Welt, sowohl als andere ehrliche Leute, die ganz und gar keine Leser sind, die nicht eher zufrieden sind, bis man ihnen alle seine Heimlichkeiten haarklein erzählt hat. Es ist eine klare Gefälligkeit gegen diesen ihren Sinn und eine mir natürliche Abneigung, irgendeine lebendige Seele in ihrer Erwartung zu täuschen, dass ich bereits so umständlich erzählt habe. Da mein Leben und meine Meinungen vermutlich einiges Aufsehen in der Welt erregen und nicht weniger werden gelesen werden als selbst Tausend und eine Nacht und am Ende gerade das sein werden, was Montaigne als das Schicksal seiner Essays besorgte, nämlich ein Buch, das beständig im Besuchszimmer aufliegt, so halte ich es für notwendig, mich nach jedermann ein wenig zu richten und also bitte ich um Verzeihung, dass ich auf demselben Wege ein wenig weitergehe. Aus dieser Ursache auch bin ich herzlich froh, dass ich meine eigene Geschichte auf diese Art angefangen habe und dass ich mich imstande befinde, so fortzufahren, dass ich jedes Ding darin, wie Horaz sagt, ab ovo herleite. Ich ward gezeugt in der Nacht zwischen dem ersten Sonntage und dem ersten Montage im Monat März im Jahre Christi 1718. Ich weiß es ganz genau. Wie ich aber dazu komme, eine Sache so genau zu wissen, welche sich zutrug, ehe ich noch geboren war, das beruht auf einer anderen kleinen Anekdote, die man nur in unserer Familie wusste, die aber nunmehr öffentlich bekannt gemacht wird, um diesen Punkt in ein helleres Licht zu setzen. Mein Vater, müssen Sie wissen, der eigentlich ein Kaufmann war und nach der Levante handelte, seit einigen Jahren aber den Handel niedergelegt hatte, um sich auf ein väterliches Landgut in der Grafschaft zu begeben, um da selbst zu leben und zu sterben. Der war, glaube ich, der regelmäßigste Mann in allem, was er tat, seien es Geschäfte oder Zeitvertreib, der jemals gelebt hat. Ein kleines Pröbchen seiner äußersten Pünktlichkeit, die er wirklich sklavisch beobachtete. Er hatte sich schon seit vielen Jahren zur Regel gemacht, am ersten Sonntagabend eines jeden Monats durchs ganze Jahr, so gewiss als der Sonntagabend einbrach, eine große Wanduhr, welche wir oben an der Hintertreppe hatten, mit seinen eigenen Händen aufzuziehen. Und da er zu der Zeit, wovon ich sprach, schon etwas zwischen den 15 und 60 Jahren war, so hatte er auch bereits so nach und nach eine gewisse andere kleine Eheangelegenheit auf eben diesen Termin gestellt, damit er, wie er so oft zum Onkel Tobi sagte, sie alle auf einmal abtäte. Und er das Übrige des Monats nicht ferner damit geplagt und belästigt würde. Es war nur ein einziger Augenblick, hierbei, welches großenteils auf mich Armen fiel und wovon ich die Wirkung, wie ich fürchte, wohl mit in mein Grab nehmen muss. Das nämlich durch eine unglückliche Assoziation der Ideen, welche in der Natur keinen Zusammenhang haben, es endlich dahin gediehe, dass meine gute Mutter niemals die Uhr aufwinden hören konnte, ohne dass ihr flugs die Gedanken an gewisse andere Dinge im Kopf aufstiegen und umgekehrt. Dergleichen sonderbare Ideenverbindungen haben, wie der scharfsinnige Löck, der gewiss die Beschaffenheit dieser Dinge besser verstand als die meisten anderen Menschen, behauptet, mehr windschiefe Handlungen hervorgebracht als alle anderen Quellen der ärgsten Vorurteile. Aber das nur im Vorbeigehen. Nun erhält aus einem Notabene in meines Vaters Taschenbuch, das da vor mir auf dem Tisch liegt, das am Marientage, welches der 25. desselbigen Monats war, von welchen an ich meine Zeugung rechne, mein Vater mit meinem älteren Bruder Bobby nach London abreiste, um ihn auf die Westminster-Schule zu bringen. Und wie aus eben diesem Dokument erhält, dass er wörtlich nicht eher zu seiner Frau und Familie zurückkam als in der zweiten Woche des folgenden Monats Mai. Dies bringt die Sache fast zur Gewissheit. Indessen setzt das, was im Anfang des nächsten Kapitels folgt, es außer allen möglichen Zweifel. Aber, Herr Autor, sagen Sie doch, was tat denn Ihr Vater den ganzen Dezember, Januar und Februar? Ja, no, Madame, er hatte die ganze Zeit über das Hüftweh.